Maria Schwarz. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Heinrich Steinfest. Teil 1. Bearbeitung und Regie Götz Fritsch. Ich würde Ihnen gerne etwas erzählen, Herr Korn, wenn Sie Zeit haben. Wenn es sein muss. Das perfekte Verhältnis zwischen Wirt und Stammgast hatte eine Trübung erfahren. Es kann nicht ein Leben gerettet werden und danach bleibt alles beim Alten. Die symbiotische Beziehung zwischen Wirt und seinem Gast ergab sich aus der Einfachheit der Handlungen. Job Grong und Vincent Olander waren vom ersten Augenblick, da sie sich begegnet waren, eine kommentarlose Zweckgemeinschaft eingegangen, in der sich der eine auf das Einschenken der Gläser und der andere auf das Leeren und Bezahlen dieser Gläser beschränkte. Seit 3 Jahren wohnt Herr Vincent Olander in meinem Hotel. Er spricht wenig, nur das Nötigste. Meistens ist vom Wetter die Rede. Herr Olander sitzt immer am Fenstertisch, bestellt das Gleiche, 2 Glas Portwein, 2 Brancamenta, dann 2 Quittenschnaps und zum Abschluss 2 Holyhead-Whisky. Danach, gegen 8, geht er auf sein Zimmer. Der Mariensee schaut bei Sonne aus wie der Holyhead-Whisky. Ganz rot. Erstaunlich. 3 Jahre war es also her, dass Olander in das österreichische Bergdorf Hiltrof gekommen war. Hoch oben, in einer stark verkarsteten Gegend. Seitdem lebte er hier. Warum, wusste niemand. Wenn er nach 4 noch nicht da sitzt, muss es ein grobes Problem geben, denke ich mir. Herr Olander ist pünktlich. Mein Lokal ist nicht gerade eine Goldgrube. Ich habe abgeschlossen und bin zum Mariensee hinauf. Oberhalb von Hiltrof befindet sich ein mittelgroßer Bergsee, der Mariensee, auch Maria Schwarz genannt, weil sein Wasser ist schwarz. Nur wenn die Sonne prall drauf scheint, kann das Wasser eine rötliche Färbung annehmen. Aber das ist selten. Meist liegt der See im Nebel. Also es war so. Ich wollte, wie so oft, den Mariensee einmal umrunden und dann in die Ortschaft zurückkehren. Einen richtigen Pfad gibt es ja nicht. Ein paar Mal musste ich klettern. Dabei rutschte mein Fuß vom Felsen ab. Olanders rechtes Bein, sein Unfallbein, spielte ihm immer wieder solche Streiche. Seit er vor 4 Jahren in einem Unfallwagen eingeklemmt gewesen war und mittels Schneidbrennern herausgeholt werden musste, erinnerte ihn der Schmerz im Bein ständig an diesen Tag. Ich schlitterte in eine Spalte und rutschte in einen röhrenförmigen Hohlraum voller Wasser. Als ich auftauchte, sah ich bloß noch die Öffnung über mir. Ja, viel zu hoch, als dass ich die Chance gehabt hätte, hinaufzugelangen. Olander schrie gar nicht erst. Wer sollte ihn hier unten hören? Er war allein und würde absaufen. Dann dachte ich daran, warum ich seit 3 Jahren hier bin. Ich kann mich nicht einfach gehen lassen und in dem Wasserloch krepieren. Olander schlug mit der Faust auf die Wasseroberfläche, suchte mit den Beinen die Wand nach einem Spalt ab, fand einen und klemmte seinen linken Fuß hinein. So konnte er sich mit sparsamster Bewegung der Arme über Wasser halten. Das Wasser stieg. Wasser pflegen in solchen Momenten immer zu steigen. Ich wollte den Fuß aus dem Spalt ziehen, kam aber nicht los. Wie sehr er sich bemühte, er blieb gefangen. Er steckte im Stein fest und das Wasser stieg. Weil er nun gar nicht mehr wusste, was zu tun war, begann er doch noch zu schreien. Ich dachte zuerst, ein Stück Fels hat sich gelöst, ist auf mich gestürzt und hat mich unter Wasser gedrückt. Mit einem Mal schob ihn ein fester Griff nach oben. Jemand hielt ihn fest. Dieser jemand war offensichtlich heruntergesprungen und hatte Olander ein Stück mit in die Tiefe gezogen. Auf diese Weise war das festgeklemmte Bein aus der Spalte herausgebrochen, nicht ohne selbst einen Bruch zu erleiden. Ich hab den Mann schreien hören, bin hinunter und hab ihn rausgeholt. Ich bin okay. Der Wirt Job Grong betrachtete das zur Seite gedrehte, astartig geknickte Unterbein Olanders. Ich bin okay. Ja, Sie sind okay. Eine Lebensrettung ist auch irgendwie peinlich. In einer ungehörigen Weise intim. Die Symbiose Wirt-Gast war dahin. Aber deswegen kann man einen Menschen ja nicht essen. Ich würde Ihnen gerne etwas erzählen, Herr Grom, wenn Sie Zeit haben. Was sein muss. So kam es, dass Tage später der gipsbeinige Vincent Olander den Wirt bat, sich doch bitte zu ihm ans Fenster zu setzen. Sie werden sich fragen, wieso ich seit 3 Jahren an diesem Ort hier ausharre. Ich harre schon viel länger aus. Sie sind aber freiwillig hier. Sie nicht? Nein. Und Olander berichtete, wie alles begonnen hatte. Wie es begonnen hatte, sein Unglück. Ich war verheiratet. Das ging nicht gut. Meine Frau, eine italienische Bühnenbildnerin, zog nach der Scheidung nach Mailand. Arbeitet jetzt an der Scala und ich blieb in Wien. Die Scheidung erfolgte im 4. Jahr einer sowieso nicht mehr geführten Ehe, ohne dass es dafür einen auslösenden Grund gegeben hätte. Man vollzog diesen letzten Strich mit der gleichen Emotionslosigkeit, mit der ein Brötchen auseinandergeschnitten wird. Aus einem Brötchen werden 2. Unsere Tochter Clara war freilich kein Brötchen. Man konnte sie nicht auseinanderschneiden. Aber man konnte sie zwischen Mailand und Wien hin und her transportieren. Ich habe sie einmal gefragt, wo sie am liebsten ist. Sie sagte, im Flugzeug. So kam es, erzählte Vincent Olander, dass er an einem Frühsommertag in gewohnter Weise am Mailänder Flughafen landete. Neben sich die 6-jährige Clara, die nach 4 Wochen in Wien wieder zu ihrer Mutter zurückkehren sollte. Ein schöner Flug, nicht wahr? In Mailand winkte ich das nächste Taxi herbei. Der Fahrer war ein kleiner, höflicher Mann mit dem Gesicht einer Spitzmaus. Er bemühte sich persönlich, Clara am Rücksitz anzugurten. Es geschah, als man sich bereits im Gewirr der Innenstadt befand. Das Taxi fuhr korrekt über eine Kreuzung. Nachher hieß es auch, der Kleinlaster habe vorschriftsmäßig den Platz gequert. Jedenfalls krachte der Lastwagen, dessen Fahrer den Aufprall ohne eine Schramme überlebte, ungebremst in die linke Flanke des Taxis. Der Sitz, auf dem der im Sekundenbruchteil getötete Taxifahrer saß, verbog sich nach hinten und schloss den Unterkörper des rückwärtig sitzenden Vincent Olander ein. Ein Moment der Ruhe, der Sprachlosigkeit. Sag etwas. Da! Sag etwas! Sie schien unverletzt. Moment, Schatz, Moment. Ich versuchte, ihren Gurt zu öffnen. Aber was ist mit Clara? Olander erwachte im Krankenhaus. Mistkerl. Wo ist sie? Seine Ex-Frau und ein ihm unbekannter, eleganter Herr beugten sich über ihn. Jasmine. Mascalzone, unzuverlässig. Was, klar. Weg. Sie ist verschwunden? Weg. Was heißt verschwunden? Das heißt, dass wir nicht wissen, wo sie ist? Waffenkolo. Olander musste seiner Ex-Frau recht geben. Er hatte etwas übersehen. Eine drohende Gefahr. Ach, trinken Sie doch auch einen. Wirt trinkt mit Gast. Schlimm ist nur gebrauchte Zahnbürsten austauschen. Aber die Symbiose ist sowieso dahin. Der Darm gebrochen. Den 2. Portwein. Als der Wirt die beiden Gläser brachte, berichtete Olander weiter. Meine Beine steckten im verbogenen Fahrersitz fest. So sehr ich mich auch anstrengte, ich konnte Claras Türgriff nicht erreichen. Plötzlich ging die Tür auf. Jemand hatte sie von außen geöffnet. Raus! Klar! Schnell! Eine junge Frau half Clara aus dem Wagen, nahm sie hoch, klemmte sie gegen die Hüfte und nickte mir zu. Gleich danach schoss eine Flamme durch den Wagen. Genau über die Stelle, an der Clara gesessen hatte. Dann weiß ich nichts mehr. Der Mann, der das Feuer gelöscht hat, behauptet, die Frau sei im Taxi gewesen. Blödsinn, sie kam einfach des Weges, sie war plötzlich da. Es ist so dumm, dass der Taxifahrer tot ist. Er könnte ihre Aussage bestätigen. Was soll das? Wieso muss das jemand bestätigen? Wieso glauben Sie mir nicht? Niemand glaubt ihr. Signore Longhi, der elegante Herr, erwähnte, im Dienste der Mailänder Kriminalpolizei zu stehen und bat Olandas geschiedene Frau hinauszugehen. Warum das? Wir wollen doch weiterkommen. Gibt es etwas, das Sie mir sagen wollen? Was sollte das sein? Etwas, das ich wissen müsste, um Ihre Tochter zu finden. Etwa, ob Sie eine Ahnung haben, wer diese Frau sein könnte, die Clara aus dem Wagen gehoben hat. Nein, ich komme nur nach Mailand, um meine Tochter an ihre Mutter abzugeben. Kein Streit um das Kind. Nein, keinen Grund, eine Entführung vorzutäuschen. Das ist alles ein Zufall. Die Wagen stießen zusammen und diese Frau, die war gerade zur Stelle. Und wieso hat sie das Kind mitgenommen? Spekulieren Sie mal. Weil sich die Gelegenheit bot. Im günstigsten Fall hat eine kinderlose Frau auf diese Weise versucht, sich einen fremden Nachwuchs anzueignen. Das Schuldbewusstsein dieser Leute ist gleich null. Sie empfinden die eigene Tat als gerecht und sind überzeugt, dem geraubten Kind die viel besseren Eltern zu sein als die tatsächlichen. Diese Täter erwischen wir selten. Diese Variante war aber nur eine von vielen. Eine Variante, die man jeder anderen vorzog. Ich hole jetzt einen Kollegen, der mithilfe Ihrer Beschreibung ein Phantombild der Frau herstellen wird, ja? Und was werden Sie dann tun, Signore Longhi? Es gibt immer zwei Wege. Den offiziellen, Zeugen befragen, Flughäfen kontrollieren etc. und den inoffiziellen. Wir haben unsere Kontakte. Und wenn es um ein Kind geht, herrscht auch in der Unterwelt eine gewisse Sensibilität. Jetzt nicht bei Kindern aus Afrika oder Albanien, aber bei Ihrem. Vertrauen Sie mir. Aber gleich, was Longhi in der Folge unternahm, man kam keinen Schritt weiter. Die Frau auf dem Phantombild blieb ein Phantom. Es war ein Glück, dass der Mann, der den in den Unfall verwickelten Laster gefahren hatte, die große Unbekannte ebenfalls gesehen hatte und nicht der Verdacht entstehen musste, dies alles entspringe allein Olandas Fantasie. Blieb natürlich die bedenkenswerte Behauptung des anderen Zeugen, des Mannes mit dem Autofeuerlöscher. Besagte Frau sei vorne aus dem Taxi gestiegen. Ich kann es nicht beschwören, aber ich hatte den Eindruck. Olanda gesundete nach und nach, blieb in Mailand und begann mit eigenen Ermittlungen. Unter dem Vorwand, sich bedanken zu wollen, suchte Olanda seinen Lebensretter, den Mann mit dem Feuerlöscher, auf. Was hatten Sie eigentlich in der Stadt zu tun, wo Ihre Firma doch weit außerhalb liegt? Wie bitte? Die Freundlichkeit des Lebensretters vereiste. Bisher kam noch nie jemand auf die Idee, in meinem Privatleben zu schnüffeln, nur weil ich ein brennendes Auto gelöscht habe. Sie wollen also nicht antworten? Ich könnte Ihnen irgendetwas antworten. Ich würde das überprüfen. Und genau darum gebe ich Ihnen keine Antwort, weil es Sie nichts angeht. Auch wenn die Antwort eine völlig harmlose ist. Das glaube ich nun nicht mehr. Am nächsten Morgen bestellte ich Signore Olanda aufs Kommissariat. Sie können hier nicht eigenmächtig Ermittlungen anstellen. Wenn Sie mein Kind nicht finden, werde ich es finden. Ich muss doch die Privatsphäre eines Mannes schützen, der ja nichts verbrochen hat. Im Gegenteil, dem Sie Ihr Leben verdanken. Ich werde tun, was ich tun muss. Hoffentlich nicht. In Wirklichkeit verstand Longhi alle Leute, die nach ihren Kindern suchten und dabei auf die Polizei pfiffen. Er wünschte sich bloß, dass sich Olanda dabei nicht allzu ungeschickt anstellen würde. Jetzt den Brancamente. Der Wirt brachte die grünen Gläser und Olanda erzählte weiter. Ich übergab meine Geschäfte einem Kompagnon in Wien und mietete eine kleine Wohnung in der Nähe des Unfallortes. Tag für Tag marschierte er durch die Stadt, in der wilden Hoffnung, dass dieselbe Macht, die ihm an einem bestimmten Tag das Kind geraubt hatte, ihm dieses Kind auch wieder zurückgeben würde, wenn er nur beharrlich genug darauf wartete. Ich suchte sämtliche Leute auf, die irgendwie mit der Sache zu tun hatten. Die Polizisten, die Zeugen, die Leute von der Rettung, auch die Verwandten des getöteten Taxifahrers. Ich dachte, in seiner Wohnung irgendeinen Hinweis zu finden. Denn George Straub, so hieß der tote Taxifahrer, hatte er keine Zeit mehr gehabt, irgendetwas verschwinden zu lassen. Straubs Neffe ließ ihn widerwillig ein. Doch in der Wohnung fand Olanda nichts von dem, was er zu finden gehofft hatte. Im Grunde wollte er nur nicht mit leeren Händen wieder gehen, und so griff er heimlich nach einer kleinen Figur, die zwischen vielen anderen in einer Vitrine stand. Eine kleine Plastikgiraffe, nur wenige Zentimeter hoch, ganz simpel gestaltet. Schauen Sie. Die kommt mir bekannt vor. Von nun an würde Olander diese Giraffe stets mit sich führen. Wochen später meldete sich Longi. Wir haben die Frau gefunden. Wo ist sie? Nebenan. Wir befragen sie gerade. Und Clara? Noch keine Spur. Es tut mir leid. Diese Frau, ihr Name ist Andrea Pero, lebt bei ihrer Familie, schlimme Verhältnisse. Gibt sie zu, dass sie Clara entführt hat? Sie gibt zu, das Kind aus dem Auto geholt zu haben. Hören Sie sich das an. Longhi führte Olanda vor eine große Scheibe. Ja, ragazzi, ne? Mehrere Beamte drängten sich vor dem Glas. Ich wollte nicht... Kaffee? Dass das Mädchen mit ansehen muss, wie ihr Vater im brennenden Auto verkohlt. Nein. Deshalb sind wir vom Unfallort weg. Was? Nein, ich möchte zuhören. Eigentlich hatte ich vor, das Mädchen zur nächsten Polizeistation zu bringen. Aber das Kind war völlig verschreckt. Und hat sich ganz fest an mich gedrückt. Und da stand plötzlich dieser Mann vor uns. Hat mir für meine Mithilfe gedankt und erklärt, das Kind jetzt zu übernehmen. Ich habe mich geweigert. Da hat er mir seinen Ausweis unter die Nase gehalten. Irgendetwas Staatliches. Mit einem Stempel drauf. Ich habe noch verlangt, das Mädchen zu begleiten. Aber der Kerl hat mir einen Schlag versetzt. Sich das Kind geschnappt und ist mit dem Mädchen in einen Wagen gestiegen. Der Wagen hatte gewartet. Diese Leute waren gut organisiert. Mafia. Certo. Auf den ersten ungeübten Blick konnte man diese Frau für ungefährlich halten. Aber was heißt das schon? Der vernehmende Beamte fragte Andrea Pero, warum sie dann nicht zumindest die Polizei gerufen habe. Ich hätte der Polizei kaum helfen können, die Kleine zu finden, genauso wenig, wie ich es jetzt kann. Ob es ihr denn nicht leid täte um das Kind? Schrecklich leid tut es mir um sie. Vor allem, weil ich nicht weiß, wer diese Leute sind. Ich frage sie, was hat dieses Kind für eine Bedeutung? Der Polizist stöhnte. Er mochte es nicht, Fragen gestellt zu bekommen, dafür war er nicht Polizist geworden. Also erkundigte er sich nach dem Aussehen des Mannes mit dem Ausweis. Die Beschreibung von Signorina Pero blieb ausgesprochen vage. Er hat eine Sonnenbrille getragen. Andrea Pero saß da und redete in einer Weise, als sei das Einzige, was sie anzubieten vermochte, die Wahrheit. Alle hinter der Scheibe warteten darauf, dass Frau Pero noch etwas anfügte. Aber sie fügte nichts an. Ist das die gesuchte Frau Signor Olander? Nein. Wie bitte? Ich sagte nein. Sie sieht dem Phantombild ähnlich, aber sie ist nicht die, die mit meinem Kind auf und davon ist. Olander, wissen Sie, was Sie da sagen? Longhi war leicht in Panik. Er nahm Olander an der Hand und wechselte mit ihm in den Verhörraum. Kennen Sie diesen Mann? Er ist der Vater des Kindes. Er war im Taxi eingeklemmt. Das kann sich Signorina Pero ja denken, wer ich bin. Jedenfalls bleibe ich dabei, dass sie nicht die Frau ist. Diese Frau ist eine Hochstaplerin. Was immer sie sich davon erwartet, vielleicht will sie ja ins Fernsehen kommen. Ich werde sie laufen lassen müssen, wenn Sie auf Ihre Aussage beharren. Ich beharre. Wir würden kein Stück weiterkommen, wenn wir diese Frau festsetzen. Diese Worte entsprachen genau dem, was Olander dachte. Dass man nur weiterkam, indem man diese Frau freiließ. Natürlich hatte Olander gelogen. Andrea Pero war unzweifelhaft die gesuchte Person gewesen. Jetzt aber, nach Olanders Aussage, war man gezwungen, sie freizulassen. Und das erschien Olander um einiges vorteilhafter. Er würde dann selbst in der Lage sein, Andrea Pero zu befragen. Und vielleicht sogar wäre es ihm möglich, sie als Lockvogel zu benutzen. Irgendwie. Jetzt den Quittenschnaps. Der Wirt Job Grong brachte das Gewünschte. Ein paar Tage später, Frau Pero war wieder auf freiem Fuß, suchte ich sie in ihrem schäbigen Wohnblock auf. Sie? Lassen Sie mich rein. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Vielleicht kann ich Ihnen ein Geschäft anbieten. Ich dachte, ich bin gar nicht die, die Sie suchen. Natürlich sind Sie es. Na gut. Frau Pero führte mich zu einem Mauerdurchbruch, einem Loch in der Wand. Das ist mein Büro. Was für ein Büro? Ich dachte, Sie sind gekommen, ein Geschäft vorzuschlagen. Dann muss das hier wohl mein Büro sein. Das ist kein Spaß. Ich suche seit 2 Monaten nach meinem Kind. Wenn das kein Spaß ist, dann dürfen Sie auch nicht von einem Geschäft sprechen. Ist wirklich alles so geschehen, wie Sie es der Polizei berichtet haben? Nicht ganz. Ich riskiere viel, wenn ich mit Ihnen rede. Ich finde, dass Sie mir das schuldig sind. Aber dass eines klar ist, ich sage das nur Ihnen. Der Polizei werde ich immer das Gleiche sagen. Die Polizei erfährt nichts davon. Ich glaube sowieso nicht, dass die mir helfen können. Das glaube ich auch nicht. Man hat mich angeheuert. Wofür? Dort zu stehen, wo ich gestanden bin, als der Unfall passierte. Sie wussten, was geschehen würde? Wo stirbt ein Taxifahrer normalerweise, wenn er nicht in seinem Bett stirbt? In seinem Taxi? Richtig! Der Taxifahrer sollte dran glauben. Und das tat er ja auch. Meine Aufgabe war es, zu bezeugen, dass das Taxi zu schnell fuhr und den Fahrer des Lasters keine Schuld trifft. Ein ganz normaler Verkehrsunfall. Das war ein gutes Timing. Die Leute haben alles richtig gemacht. Nur eins nicht. Mich zu engagieren. Dabei habe ich einen guten Ruf. Einen guten Ruf als was? Als Zeuge natürlich. Man bestellt mich zu einem bestimmten Zeitpunkt an einen bestimmten Ort. Und danach sage ich aus, was ich aussagen soll. Die Leute glauben mir. Sie machen das öfters? Ja. Ah, Sie arbeiten also hauptberuflich als Zeugin? Ja. Ich bin Profi. Aber mir ist ein Fehler unterlaufen, der mich das Leben kosten könnte. Ich hätte mich an meine Anweisungen halten müssen. Es war völlig überflüssig, ihre Tochter aus dem Wagen zu holen. Die Kleine hätte es auch ohne meine Hilfe geschafft. So sicher kann man das nicht sagen. Ich werde für meine Augen bezahlt, nicht für meine Hände. Aber ich, blöde Kuh, musste mich als Retterin aufspielen. Und flüchtete auch noch mit der Kleinen. Ich dachte zunächst, es gehe irgendwie um das Kind und sie. Ging es aber gar nicht. Sondern um den Taxifahrer. Wieso muss er sterben? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja auch nicht, wer die Leute sind, die mich beauftragt haben. Da gibt es keinen Namen. Den Sonnenbrillenmenschen gibt es aber wirklich. Ich sagte dem Kerl, dass ich den Job nie übernommen hätte, wenn mir klar gewesen wäre, dass dabei ein Kind umkommen soll. Ich sei eine sentimentale Fotze. Es sei doch nie um die Leute hinten im Wagen gegangen, sondern um den Fahrer. Dann hat er das Kind an sich gerissen und mir empfohlen, mich zum Teufel zu scheren. Mein Gott, er hätte doch zulassen können, dass Sie Clara zurückbringen, wenn das Kind gar keine Bedeutung hatte. Vielleicht war ihm das zu riskant. Vielleicht war er selbst in Panik, weil die Geschichte nicht so glatt abgelaufen war wie geplant. Jedenfalls muss ich froh sein, dass ich noch am Leben bin. Was denken Sie, haben diese Leute mit Clara gemacht? Wie soll ich das wissen? Man kann mir Clara doch einfach zurückgeben. Was interessiert mich ein scheiß toter Taxifahrer? Ich muss mit denen unbedingt reden. Ich will wissen, ob Clara noch lebt. Und wenn das der Fall ist, was ich tun muss, um sie zurückzubekommen. Ich verstehe. Sie müssen mir helfen. Diese Leute kann man nicht in der nächsten Kneipe treffen. Man muss warten, bis die sich melden. Die wissen, dass sie jetzt bei mir sind. Das bekommen die mit. Glauben Sie mir. Was schätzen Sie, wer die sind? Ich habe keine Ahnung. Dafür müsste man wissen, weshalb für einen kleinen Taxifahrer ein solcher Aufwand getrieben wird, anstatt ihn einfach abzuknallen. Kennen Sie den Mann, der den verunfallten Laster gefahren hat? Nein. Das lässt sich aufsenden. Es tut mir so leid, was geschehen ist. Hier, meine Handynummer. Rufen Sie mich an, wenn diese Leute sich melden. Rufen Sie mich an, wann immer Sie wollen. Hören Sie auf, unsere Arbeit machen zu wollen. Ich will den Namen des Mannes, der den Laster fuhr. Ich möchte mit ihm sprechen. Das haben wir schon getan. Verstehen Sie doch. Es ist wie die Therapie, all die Menschen zu sehen, die beim Unfall dabei waren. Ich werde den Mann selbst anrufen und ihn fragen, ob er bereit wäre, sich mit Ihnen zu treffen. Und wenn er sich weigert? Dann werden Sie das akzeptieren. Verstanden? Spreche ich mit Signore Vincent Olanda? Das Telefon schreckte Olanda aus seinem vorabendlichen Kurzschlaf, aus einem Traum mit ungnädigen Frauen. Man sagte mir, Sie wollen mich treffen. Worum geht's eigentlich? Sie wissen doch, was mit meiner Tochter geschah. Ja, das ist fürchterlich, aber ich denke nicht, dass ich Ihnen helfen kann. Ich würde Sie trotzdem gerne sprechen. Was soll das nützen? Na gut, nächste Woche vielleicht. Nein, noch heute. 9:30 im Alcina, wenn es denn sein muss. Wenn es sein muss, steche ich dich ab, dachte Olanda. Vielen Dank. Das Alcina erwies sich als eine kleine, verstaubte Kneipe. Ich bin Toalbizzi. Was trinken Sie? Brancamento. Ja, der Unfall ist wirklich eine dumme Sache gewesen. Was meinen Sie mit dumm? Der Taxifahrer war zu schnell unterwegs. Das war dumm. Ja. Kannten Sie den Taxifahrer? Wie kommen Sie darauf? Nein, Sie kannten ihn nicht. Aber den Wagen, das Taxi. Sie wussten, welchen Wagen Sie abschießen müssen. Sind Sie verrückt? Hätten Sie das Taxi gerammt, wenn Sie gewusst hätten, dass hinten im Wagen ein Kind sitzt? Ich muss mir das nicht anhören. Ich denke schon. Sie müssen mich schon kalt machen, wenn Sie Ihre Ruhe haben wollen. Kalt machen? Was sind das für Ideen? Ja, ja, stimmt ja. Sie sind kein richtiger Killer. Sie steigen nur einfach aufs Gas. Wenn Sie weiterreden, schlage ich Sie zusammen. Sein. Albizzi legte einen Geldschein auf den Tresen und verließ das Lokal. Ich brauche seine Adresse. Es ist wichtig. Der Wirt wies Olanda die Tür. Sie schützen den Falschen. Draußen zuckte Olanda zusammen, als einer der Gäste hinter ihn trat. Er fuhr herum. Der erwartete Hieb blieb aus, stattdessen nannte ihm der kleine Dicke Straße, Nummer, Stockwerk und Lage der Wohnungstür und sagte, dass Albizzi ein Schwein sei, er schlafe mit seiner Frau. Das sollte man ihm abgewöhnen. Ich drückte die Klingel der Gegensprechanlage, die Tür sprang auf, ohne dass ein Wort gefallen wäre. Wahrscheinlich dachte Albizzi, seine Geliebte sei zurückgekehrt. Sie. Ich sagte Ihnen doch, dass Sie mich so schnell nicht loswürden. Und ich sagte Ihnen, dass ich Sie zusammenschlage, wenn Sie nicht aufhören, mir auf die Nerven zu gehen. Darauf bin ich vorbereitet. Olanda zog eine Pistole hervor. Er hatte sie erst vor wenigen Tagen gekauft. Wollen Sie mich denn hier im Treppenhaus abknallen? Nicht wirklich. Gehen wir hinein. Albizzi zögerte. Klar, Olanda war in Pistolendingen ein Anfänger, aber auch Anfänger konnten abdrücken. Na gut, trinken wir was. Die Wohnung war recht nobel für einen Mann, der Lastwagen fuhr. Sagen Sie mir, wie ich Clara finden kann. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich nicht reden. Lieber von Ihnen erschossen werden als von den anderen. Die anderen würden sich jede Menge Zeit nehmen, mir vorher weh zu tun. Sie aber. Sie werden mir nicht wehtun. Da haben Sie recht. In dieser Hinsicht bin ich stark im Nachteil. Olanda steckte seine ungeladene Waffe ein und griff nach dem Glas. Albizzi wirkte nun doch erleichtert. Ich hatte den Fahrer zu erledigen. Das war ein Job. Wer da auf der Rückbank saß, war nicht Thema. Ein Pilot macht sich auch keine Gedanken darüber, wen alles die Bombe in den Tod reißt. Ich habe geparkt und gewartet. Dann kam der Anruf. Ich bin losgefahren und habe versucht, das Taxi genau an der Stelle zu treffen, die man mir angegeben hat. Vorne links. Das ist keine Kleinigkeit. Es durfte nicht der geringste Zweifel aufkommen, dass es ein Unfall war. Darum hatten wir dieses Weibstück, das alles bezeugen sollte. Ja, jetzt haben wir den Schlamassel. Mein Vater sucht sein Kind, schnüffelt herum, rennt mit einer Pistole durch die Gegend. Die Sache gerät in Unordnung. Die Türglocke läutete. Gott, was ist denn heute los? Ich sehe nach. Tun Sie, als wären Sie jetzt zu Hause. Der neue Gast stand vor der Wohnungstür. Olanda sah Spritzer von Blut auf dem weißen Hemd des Mannes. Der kleine, dicke Mann, der behauptet hatte, Albizzi sei ein Schwein, welches es mit seiner Frau treibe, marschierte an Olanda vorbei in die Wohnung. Hier starb ein Mann. Man kann aber nicht sagen, dass sich jemand finden sollte, dem das wirklich leid tat. Denn die Frau, welcher der Tod des Mannes zu Herzen hätte gehen können, hatte kein Herz mehr, keines, das schlug. Ihr Ehemann hatte sie erschossen. Olanda beugte sich über den Sterbenden. Schnell, reden Sie. Wo ist Clara? Sprechen Sie, bevor Sie sterben. Ich sterbe nicht. Wie Sie sterben? Hildorf? Was ist Hildorf? Was hat denn das zu bedeuten? Ort. Was für ein Ort? Verdammt nochmal. Ruhe in Frieden. Als 20 Minuten später Longhi erschien, wurde der kleine dicke Mann bereits in Handschellen aus der Wohnung geführt. Die Sache war so klar wie selten ein Fall. Wenn man davon absah, dass sich ein Mann namens Vincent Olanda am Tatort befand. Dürfte ich auch wissen, was Sie hier tun? Das ist Ihnen doch bekannt, dass ich einen Albizzi treffen wollte. Und jetzt ist er tot. Was soll ich machen? Dieser dicke Mann kam herein, hat ihn erschossen. Ja, seine Frau hat man auch schon gefunden, mit 3 Kugeln im Leib, in Beziehungsdrama. Hat Ihnen Albizzi irgendwas erklärt, das ich wissen sollte? Nein, wir sprachen über den Unfall. wie unglücklich sich alles gefügt hat? Hiltroff. Das Wort bildete eine Spur. Olander folgte ihr. Jetzt verstehen Sie wohl, warum ich hier nach Hiltroff kam. Und nichts gefunden haben? Gar nichts. Keine Spur von Clara. Nicht der geringste Hinweis. Und trotzdem sind Sie geblieben. 3 Jahre. Olander hatte die Grenze seines Rituals erreicht. Diesmal aber ignorierte er den Umstand und bestellte einen weiteren Holyhead. Vielleicht gibt es noch andere Ortschaften, die Hiltroff heißen. Oder ein Gut, ein Gebäude, ein Lokal. Ihr Hotel heißt Hiltroff. Ich meine ein Hotel an einem anderen Ort, wo zwar nicht der Ort, aber die Familie diesen Namen trägt. Gibt es nicht. Ich habe das recherchiert. Sie glauben wirklich, Clara bei uns zu finden? Ein Schluck zu viel ist ein Schluck zu viel. Ich bringe sie nach oben. Werden Sie mir helfen? Ja, ich bringe sie nach oben. Ich will wissen, ob Sie mir helfen, Clara zu finden. Wie kommen Sie darauf, dass... Sie haben mir das Leben gerettet. Jetzt reicht's aber. Grong ging das alles viel zu weit. Einem Gast das Leben zu retten, sich mit ihm an einen Tisch zu setzen, zusammen zu trinken, sich eine solche Geschichte anhören zu müssen. Dennoch ermittelte er mit Hilfe seines Computers recht bald die Telefonnummer der Mailänder Scala. Es kostete ihn einige Mühe, bis er Frau Perotti am Hörer hatte. Wer sind Sie überhaupt? Ein Freund Ihres Mannes, vom Herrn Olander. Was hätte er sonst sagen sollen? Der Wirt Ihres Mannes? Der Hotelier Ihres Mannes? Wenn Sie ein Freund meines geschiedenen Mannes sind, dann bringen Sie ihn in eine Klinik. Wieso? Weil er nach seinem Kind sucht? Weil es kein Kind gibt. Kein Kind? Kein Kind. Oh. Mitte August sahen Kinder am Mariensee etwas, das sie zu Tode erschreckte. Sie hatten einen Fotoapparat dabei, eine dieser billigen Unterwasserkameras, und einer der Buben hatte den Nerv, ein Foto von dem Ding zu machen, das sich für wenige Sekunden aus dem See erhoben hatte. Das Ungeheuer vom Mariensee. Und wie selbstverständlich haftete der Aufnahme der typische Charakter solcher Dokumente an. Ihre Unschärfe. Das Foto wurde später in einer Zeitschrift abgedruckt. Aus der lokalen Erregung wurde eine überregionale. Und seither ist mein Lokal Abend für Abend bestens gefüllt. Ich war alles andere als begeistert von dieser Stürmung des Ortes. Es erschwerte meine Suche nach Clara. Ich konnte nur beten, dass diese Seeungeheuer-Scheiße endlich ein Ende fand. Ich darf mich doch setzen, ja? Schon als die Frau das Lokal betrat, dachte ich mir, die hat der Teufel geschickt. Am liebsten ihr gleich Lokalverbot erteilt, aber das geht natürlich nicht. Sie bestellte einen Pernod und ging dann hinüber zu dem Tisch, an dem Olander saß. Ich wollte Sie nicht belästigen. Das tun Sie nicht. Es war dieser Blick aus empfindlichen Augen, von dem Olander sofort betört war. Sind Sie Journalist? Er nahm eine gerade Haltung an und rief seine Sprache zur Ordnung. Sehe ich so aus? Sie sehen nicht so aus, als würden Sie aus der Gegend stammen. Nein, aber ich lebe hier. Ich frage mich nur, was man an so einem Ort tut, wenn man nicht dazugehört. Was tun Sie denn? Ich warte darauf, dass man mich in mein U-Boot lässt. Ach, von dieser Partie sind Sie. Haben Sie ein Problem damit? Boah, wissen Sie, die Sache mit dem U-Boot finde ich ganz gut. Wenn Sie Ihren Job ordentlich machen, ist nachher wenigstens klar, dass in dieser schwarzen Pfütze maximal ein paar Autowracks zu finden sind. Ich dachte, hier im Ort glaubt jeder an das Tier. Wie Sie schon sagten, ich gehöre nicht dazu. Marlies Herstal. Vincent Olander. Die beiden bestellten. Die Frau einen weiteren Pernod, Olander seinen zweiten Quittenschnaps. Kann man denn ernsthaft die Existenz eines unbekannten Wesens annehmen im Mariensee? Als Wissenschaftlerin bin ich verpflichtet, mich an die Fakten zu halten. Darum gehe ich mit dem Boot nach unten, um dort etwas zu finden. Gott, was denn? Einen Plesiosaurus? Ach Quatsch. Ja, außer man denkt sich eine ziemlich schräge Mutation, wenn man weiß, wie der See so ist. Na, was glauben Sie denn zu entdecken? Hm? Ein Paradies unterhalb der Öde von Wasser? Das ist genau die Frage. Wie sieht der See wirklich aus? Wenn ich glaube, etwas zu finden, dann darum, weil ich immer etwas finde. Überall ist etwas zu finden. Warum müssen U-Boote eigentlich immer gelb sein? Dieses hier war es jedenfalls. Über lange Schienen glitt es ins Wasser. und versank mit einem unspektakulären Blubbern in der Tiefe des Sees. Jeder war überzeugt, dass die dreiköpfige Mannschaft etwas finden würde. Nicht unbedingt einen Saurier, aber doch etwas Bemerkenswertes. Und da sollten die Leute recht behalten. Als das U-Boot nach einer mehrstündigen Expedition wieder auftauchte, hatte es zum Entsetzen aller das Skelett eines Menschen an Bord. In den ersten Tagen nach dem Knochenfund im Mariensee hatte Olanda eine deutliche Panik erfasst. Als dann aber klar wurde, bei der Lech handelt es sich um eine erwachsene junge Frau, beruhigte sich rasch wieder und schien sich nicht weiter um den Fall zu kümmern. Waren der Mariensee und Hiltrof in den zurückliegenden Wochen Orte der Kryptozoologie gewesen, so wurden sie nun zu Orten der Kriminologie. Weibliches Skelett, Alter ca. 20, Identität unbekannt, Todesursache unbekannt. Vor maximal 3 bis 4 Jahren im Mariensee abgesunken, Skelett von jeglichen Fleischfasern gereinigt, was auf das Vorkommen eines gefräßigen Süßwasserwurms in der Tiefe des Sees hindeutet. Einziges besonderes Kennzeichen, medizinischer Nagel im linken Schienbein. Die Polizeibeamten hatten sich im deutlich vornehmeren Hotel Maria Schwarz einquartiert. Im Nagel eingestanzte Zahlen und Buchstaben sind ein Indiz dafür, dass das Implantat in einem Mailänder Krankenhaus eingesetzt wurde. Obwohl das Krankenhaus eruiert werden konnte, war der Name der Patientin im Zuge irgendeiner Schlamperei verloren gegangen. Nach meinem Telefonat mit Frau Perotti war für mich die Mailänder Geschichte eigentlich erledigt. Kein Kind, keine ihre Geschichte, nur ein verrückter Kerl, der jeden Tag unten im Lokal saß und seinen Alkoholismus pflegte. Und nun dieser Mailänder Nagel. Hier lag möglicherweise ein Verbrechen vor und möglicherweise wusste er, Grong, wer die Tote war. Ich möchte Sie bitten zu überprüfen, ob eine gewisse Frau, die in Mailand lebt, vermisst wird oder nicht. Der Chefinspektor der ermittelnden Sondertruppe war ein gewisser Lukastik. Sie sprechen von der Person, deren Skelett wir im See gefunden haben? Bin mir nicht sicher, ob ich das tue. Die Frau heißt Andrea Pero. Lassen Sie einfach überprüfen, ob diese Frau existiert, dann reden wir weiter. Ich mag es nicht, wenn andere das Tempo bestimmen. Ich bin ein alter Mann, da kann man ein Auge zudrücken. Ja, da haben Sie recht. Nur 2 Stunden später rief Lukastik Grong an und bat ihn, sofort zu ihm zu kommen. Was wissen Sie von Andrea Pero? Sie existiert also? Ja. Sie wurde vor 3 Jahren als vermisst gemeldet. Wir wissen auch, dass sie einen Unfall hatte. Sie ist in eine Straßenbahn gelaufen. Mir wurde ein Nagel eingesetzt, der, den wir im Skelett gefunden haben. Und nun, Herr Grong, möchte ich gerne erfahren, woher Sie wussten, nach wem wir suchen müssen. Ich dachte, Sie werden mich fragen, ob ich der Mörder bin. Ich stelle nur sinnvolle Fragen. Ich frage immer nur die Mörder, ob sie die Mörder sind. Also bitte. Erzählen Sie. Dieser Lukastik mochte ein Ungustel sein, aber ein interessanter Ungustel. Der Wirt begann seine Schilderung und ließ kein Detail aus. Na, da werden wir uns mal mit Herrn Olanda unterhalten, Reh? Noch am gleichen Nachmittag bestellte Lukastik einen Kaffee und setzte sich zu Olanda an den Fenstertisch. Sie wissen, wer ich bin? Der neue Dorfpolizist. Was bringt das? Wollen Sie, dass ich mich ärgere und Sie zu einem ungemütlichen Verhör abschleppen lasse? Ja, stimmt, das war dumm von mir. Sie sind der Chefinspektor aus Wien. Und Sie sind ein Mann, der sich seit gut 3 Jahren an einem Ort befindet, an dem er eigentlich nichts verloren hat. Sie werden doch schon herausbekommen haben, dass ich nach meiner Tochter suche. Sie haben keine Tochter. Wer sagt das? Denken Sie, ich bin unvorbereitet. Ich habe Erkundigungen eingezogen. Sie kennen doch Longi. Boah. Er war nicht sehr engagiert bei dieser Sache. Er hat den Unfall untersucht, den Tod des Taxifahrers. Und später den Tod des Mannes, der den LKW steuerte. Und Longi hat versucht herauszufinden, was Sie damit zu tun haben. Ein Mann, der dem Feuertod entkommt, einige Tage im künstlichen Koma liegt und als er aufwacht, von seiner Tochter spricht. Was für eine Tochter, fragen alle. Und da sei diese junge Frau gewesen, die das Kind an sich nahm. So war es. Nein, so war es nicht. Sie sind allein in diesem Taxi gesessen. Sie haben keine Tochter. Dann war ich auch nie bei dieser Frau. Eine Clara gab es nie, eine Andrea Pero schon. Mich würde natürlich interessieren, warum diese Frau nach Hiltrof kam. Ich denke, dass Sie es waren, der Frau Pero nach Hiltrof gelockt hat. Zu welchem Zweck? Zu dem offenkundigen Zweck. Sie wissen ja, in welchem Zustand die junge Frau aus dem Wasser gezogen wurde. Für mich zählt nur, dass es nicht das Skelett meines Kindes ist. Sie haben also nach Ihrer Zeit in Mailand nie wieder etwas von Andrea Pero gehört? Das habe ich nicht gesagt. Ich hatte ihr meine Handynummer gegeben und war erstaunt, dass sie sich tatsächlich meldete. Sie schien in Angst zu leben. Sie erklärte mir, sie würde hier in Hildorf oben am Mariensee auf mich warten. Bin sofort hinaufgestiegen. Doch sie war nicht da. Und jetzt, nach 3 Jahren, findet man ihre Knochen. Sie können nicht von mir verlangen, dass ich das glaube. Natürlich nicht. Sie müssen mich für den Mörder halten. Und wenn ich so verrückt bin, wie Sie meinen, muss ich es mir selbst zutrauen. Die eigentliche Frage, scheint mir, ist die, wieso Andrea Pero nach Hildorf kam. Vielleicht hatte sie ein Verhältnis mit Ihnen. Dafür muss man nicht nach Hildorf gehen. Geben Sie mir irgendwas an die Hand. Irgendeinen kleinen Beweis der Existenz Ihrer Tochter. Ist das zu viel verlangt? Wenn ich Clara gefunden habe, wird das Beweis genug sein. Ich werde Sie vorläufig nicht festnehmen. Aber glauben Sie nicht, Sie könnten sich hinter Ihrem Irrsinn verstecken. Verstecke ich mich denn? Halten Sie sich zur Verfügung. Ich meine, dass Sie den Ort nicht verlassen dürfen. Sie belieben zu scherzen. Ich halte mich seit 3 Jahren zur Verfügung. Das stimmte. In all den Jahren war Olander stets bemüht, auf sich aufmerksam zu machen. Da zu sein, wenn man ihn rufen würde. Nur, dass niemand ihn rief. Meist streifte er umher, stand auf den Plätzen herum. Machte aber nicht wirklich den Eindruck, als suchte er etwas. Eher schien er selbst der Gesuchte zu sein. Ein Gesuchter, der gefunden werden wollte. Chefinspektor Lukastik beantragte eine Dienstreise nach Mailand und traf dort seinen italienischen Kollegen Longhi in dessen Stammcafé. Tja, können Sie ihn denn überführen? Im Moment sieht es schlecht aus. Olander hat nichts getan, was ihn wirklich belastet. Er kannte Frau Pero, das ist richtig, und Frau Pero reiste offenkundig nach Hildorf. Aber wir können nicht ausschließen, dass sich Andrea Pero das Leben genommen hat und auch nicht, dass jemand ganz anderer das Verbrechen begangen hat. Ich würde gern mit Olanders Ex-Frau sprechen. Können Sie ein Treffen arrangieren? Die Dame ist kein Zuckerschlecken. Wie war das mit diesem Unfall vor 4 Jahren? Ich habe den Unfall zunächst ja nur untersucht, weil wir diesen Taxifahrer, Giorgio Straub, schon seit Monaten unter Beobachtung hatten. Er hat Drogen verteilt, Kunden vom Flughafen abgeholt und quasi mit der Taxirechnung den Stoff übergeben. Wie? Soll das heißen, Sie haben diesen Straub beschattet, als Olander in sein Taxi steht? Richtig. Ich hatte nie den Eindruck, dass Olander süchtig ist. Betrinker, das schon, aber Drogen? Nein. Olander schien ein ganz normaler Taxikunde gewesen zu sein. Klapper? Nein, danke. Aber als der Unfall dann geschah, der Wagen mit unseren Leuten wäre fast auch hineingerutscht, da haben wir uns gefragt, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Und als er aus dem Koma erwacht, fängt Olander auch noch an, von seiner Tochter zu erzählen und von einer Frau, die das Kind entführt haben soll. Sie hatten keine Ahnung, dass er damit Andrea Pero meinte? Nein. Obwohl diese Frau schon länger im Visier der Polizei stand. Sie wissen ja, dass sie gewissermaßen im Versicherungsgeschäft tätig war. Auf Seiten der Versicherten. Und spielte die Zeugin. War denn Frau Pero wirklich am Unfall? Wie will man das ausschließen? Von unserer Seite ist nichts gefunden worden, was auf einen absichtlich herbeigeführten Zusammenstoß deutet. Es war ein simpler Unfall. Und die Ermordung des anderen Fahrers, Tu Albizzi, hat damit nichts zu tun im Beziehungsdrama. In Anwesenheit von Herrn Olander. Das gefiel mir auch nicht. Aber ich konnte Olander nichts nachweisen. Diesem Mann ist nicht so leicht beizukommen, obwohl er mir gar nicht so clever erscheint. Seine Cleverness ergibt sich daraus, dass er nicht bei Sinnen ist. Vernehmung der Frau Jasmina Perotti, Ort Mailänder Skala. Es gibt keine Clara. Wissen Sie das nicht? Ihr geschiedener Mann versucht mir aber ständig einzureden, dass ein Kind mit diesem Namen existiert. Wollen Sie mich provozieren, indem Sie so tun, als würden Sie diesem Verrückten glauben? Ich möchte nur begreifen, was Herrn Olander dazu veranlasst, sich eine solche Geschichte auszudenken. Da sind Sie nicht alleine. Warum kam er überhaupt an dem Unfalltag nach Mailand? Wir hatten noch ein paar finanzielle Dinge zu regeln. Viel Geld? Kleinkram. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir sagen könnten, was ich wissen muss. Wie soll ich wissen, was Sie wissen müssen? Was ist mit dem Kind? Also gut. Es gibt tatsächlich ein Mädchen. Clara. Aber nicht von Vincent Olander. Ich war 18, als ich schwanger wurde und hatte nicht die geringste Lust, Mutter zu werden. Ich habe das Kind zur Adoption freigegeben. Wer hat es adoptiert? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte es nicht wissen. Ich werde einen Teufel tun, das Kind aufzustöbern und dadurch zu verunsichern, dass plötzlich seine richtige Mama in der Tür steht und irgendwelche Gefühle einfordert. Olander hat das anders gesehen, nehme ich an. Er hat ein Riesentheater gemacht, dass wir Clara zu uns nehmen müssten. Ach, ja, der übliche sentimentale Quatsch, ohne Rücksicht auf die Psyche des Kindes. Von der rechtlichen Seite einmal abgesehen. Ist Ihre Ehe daran zerbrochen? Sagen wir, es war nicht förderlich. Hat Olander Clara je gesehen? Nie. Das Mädchen müsste jetzt 10 sein. 11 im Oktober. Und Sie wissen wirklich nicht, wo es sich befindet? Nein. Ich könnte mir vorstellen, dass Olander versucht hat, Clara auf eigene Faust zu finden. Möglich. Wer ist der Vater des Kindes? Es hat mich nie interessiert. Ich habe Ihnen das nur erzählt, damit Sie verstehen, was möglicherweise in Vincent vorgeht. Er hat sich scheint nach diesem Kind gesehnt. Und als er im brennenden Taxi eingeklemmt war, hat es wohl auch in seinem Hirn zu brennen begonnen. Das Kind steckt in seinem Kopf. Ein Kind, dem er nie begegnet ist. So, können wir das jetzt beenden? Ja. Ja, gut. Ich habe gehört, dass man dort, wo Vincent jetzt lebt, eine Frauenleiche gefunden hat. Ein Skelett. Hat Vincent etwas damit zu tun? Ich glaube nicht. Warum hatte er das gesagt? Er wusste es nicht. Sein Instinkt, der in Wiener Polizeikreisen gefürchtete Lukas-Dick-Instinkt, hatte ihm einen neuen Weg gewiesen. Das Klima hatte sich geändert. Die Dinge rochen plötzlich anders. Lokalaugenschein in der früheren Wohnung des Opfers. Für die zwei Scheine erfahren Sie nichts. Sag mal, bist du taub, Kleiner? Ich sagte doch deutlich, mehr ist nicht drin. Die Wohnung der Peros war sehr viel ordentlicher, als man das der Erzählung Olanders entnehmen konnte. Weder lag der Müll haufenweise auf dem Boden herum, noch gab es Mauerdurchbrüche. Andrea Peros Zimmerchen glich eher einem Barbie-Puppenreich. Hat Andrea den Namen Clara erwähnt? Ja, da war es mit der Clara. Ein paar Wochen bevor sie abgehauen ist. Hat sie von einem Ort Hiltorf gesprochen? Nö. Aber sie war oft länger in Mandello Delario. So oben beim Lago di Como. Lukas Dick fuhr daraufhin nach Mandello Delario. Longhi hatte ihm die Daten aller Familien herausgesucht, die dort Kinder adoptiert hatten. Mir wurde rasch klar, dass ich mich am richtigen Ort befand. Unter den Kindern, die in Frage kamen, gab es keines mit dem Namen Clara. Aber es existierte eine Chiara. Diese Chiara war vor 4 Jahren verschwunden, allerdings mit ihrer Mutter, ihrer Adoptivmutter. Ich habe es aufgegeben, nach meiner Tochter zu suchen. Hatten Sie eine Spur? Nichts, ich habe jede Menge Spezialisten engagiert. Sie sind in der Welt herumgefahren und haben nur Spesen verursacht. Ich wusste schon länger, dass meine Frau etwas Perfides im Schilde führte. Darum habe ich höllisch aufgepasst. Ich habe sie nie mit dem Kind allein gelassen. Im Ernst? Im Ernst. Ich hätte lieber auf das Kindermädchen Acht geben sollen. Ich hätte nie geglaubt, dass sie mit meiner Frau gemeinsame Sache macht. Wieso nicht? Weil ich das Kindermädchen gevögelt habe. Die beiden Weibsbilder haben mich reingelegt. Das Kindermädchen hat vorgegeben, sie wolle mit Chiara in den Zoo, während meine Frau bei mir blieb. Als sie nicht zurückkam, haben wir sofort die Polizei benachrichtigt. Wir dachten an eine Entführung. Eine Stunde später war auch meine Frau weg. Sie hatten offensichtlich ein Beziehungsproblem. Mit Irene hätten sie auch eines gehabt. Ich habe ihr immer klar gemacht, dass sie jederzeit abhauen kann. Dass aber Chiara bei mir bleibt. Die Chancen, dem prominenten Professor auf legalem Weg Paroli zu bieten, standen für seine Frau wohl eher schlecht. Aber das Legale ist ohnehin die Domäne der Mächtigen. Die Ohnmächtigen sind auf das Illegale angewiesen. Ich zog das Foto aus der Tasche, das mir Longhi gegeben hatte. Oh ja, das ist sie. Hat man das Miststück endlich erwischt? Ja, kann man so sagen. Sie war also das Kindermädchen? Ja, Chloe. Wobei mir immer klar war, dass das nicht der richtige Name der kleinen Nutte war. Ihr richtiger Name war Andrea Pero. Wir haben sie aus einem See gefischt. Bloß noch das Skelett. In so kurzer Zeit haben sie kein Skelett. Doch. In dem See leben kleine Aasfresser. Die brauchen keine 3 Jahre, um einen toten Wal zu verschlingen. Wo liegt dieser See? Das erfahren Sie, wenn ich es für richtig halte. Sie sind also von der harten Fraktion. Richtig. Na gut, es ist Ihr Fall. Aber es ist mein Kind. Ein adoptiertes Kind. Meinen Sie, ich hätte darum keine Rechte? Professor Kasos ging zu seinem Schreibtisch und kam mit einem Bild zurück. Meine Frau und ich beim Papst. Das ist ein Witz. Was, dass wir eine private Audienz hatten? Nein, dass Sie mir ein Papstbild geben, damit ich weiß, wie Ihre Frau aussieht. Lukas Dick betrachtete die schwarz gekleidete Frau neben dem Papst. Eine Frau wie aus der Stummfilmära. Mit ernsten, ja, dunklen Zügen. Ich hatte das Gefühl, diese Person schon einmal gesehen zu haben. War es in Hiltorf gewesen? Wie sagten Sie, heißt Ihre Frau? Sie sind ganz schön vergesslich. Das mag sein, aber meine Fälle löse ich trotzdem alle. Irene, aber so heißt sie jetzt sicher nicht mehr. Darum geht es nicht, sondern darum, wie ich sie rufen soll, falls ich meine, ich hätte sie gefunden. Die Menschen mögen sich neue Namen zulegen, aber es dauert ewig, bis sie aufhören, auf die Alten zu reagieren. So? Haben Sie je den Namen Vincent Olander gehört? Wer ist das? Ob Sie ihn gehört haben? Nein. Am nächsten Morgen fuhr Lukas Dick zurück nach Mailand. Aus der Vernehmung des Kneipenwirts Job Grong wusste er, dass Olander eine kleine Tierfigur aus der Wohnung des verunfallten Taxifahrers hatte mitgehen lassen. Ich will mir diese Wohnung einmal anschauen. Was hoffen Sie denn da zu finden nach so langer Zeit? Eine zweite Giraffe? Diese Plastikgiraffe hat irgendetwas zu bedeuten. Sonst hätte Olander nicht davon berichtet. Verrückte tun nie etwas ohne Sinn. Sie werden schon wissen, was Sie tun. In Giorgio Straubs Wohnung war nirgends eine zweite Giraffe zu entdecken. Dafür eine Ansammlung etwa 7 Zentimeter großer Plastikfiguren, die allesamt Affen darstellten. Affen, die menschliche Handlungen vollführten. Einer der Affen onanierte, ein anderer hielt sich eine Pistole an die Stirn, ein dritter rauchte. Nur an einer Stelle wies die dichte Staubdecke der Vitrine eine deutliche Lücke auf. Was hat hier für eine Figur gestanden? Bei der fehlenden Figur habe es sich ebenfalls um einen Affen gehandelt, erklärte Straubs Neffe. Nur sei dieser in einem Giraffenkostüm gesteckt. Ein Affe in einer Giraffe. Lukas Dick betrachtete den Aufdruck auf dem flachen Sockel der Figuren. Colanino. Made in Austria. Es dauerte keine 2 Stunden, da bekam Lukas Dick bestätigt, was er schon geahnt hatte. Der Mailänder Konzern Colanino ließ seine Plastikfiguren ausgerechnet im österreichischen Bergdorf Hiltorf produzieren. Da war sie, die Verbindung Mailand-Hiltorf. Maria Schwarz. Kriminalhörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Heinrich Steinfest. Teil 1. Es sprachen Erzähler Michael Rotschopf, Vincent Olander, Karl-Heinz Hackel, Lukas Dick, Werner Wölbern, Job Grong, Wolfgang Böck, Longhi, Henrik Durin, Andrea Pero, Gerti Drassel, Marlies Herstall, Tina Engel. Sowie Nico Elefteriadis, Bodo Primus, Andreas Helgi Schmidt, Stefanie Schönfeld, Andreas Serda. Ton und Technik Daniel Sänger und John Kohl. Regieassistenz Nicole Paulsen. Musik Otto Lechner. Hörspielbearbeitung und Regie Götz Fritsch. Produktion Südwestrundfunk mit dem österreichischen Rundfunk 2012.